Wind und Regen steht sie da, breitet die Flügel aus. Der Stall vibriert im Abendlicht, sie will in die Welt hinaus. Dann kommt vom Tower ein Signal, alles ist startbereit. Und es geht ein Funkspruch raus, sie hat freie Bahn. Himmel, fly high in die Unendlichkeit. Himmel, fly high, ein paar Sekunden bis zur Ewigkeit. Fly high, alle Sorgen lässt du hier. Fly high, so viel Sehnsucht ist in mir. Und sie schwebt hinauf ins grenzenlose Blau, bis ich sie nicht mehr sehe. Ich klapp den Mantelkragen hoch, der Wind fehlt mir ins Gesicht. Die ersten Sterne glühen im Blau, im kühlen Abendlicht. Zwei Mann vom Bodenpersonal tauchen beim Rollfeld auf. Und ich schau nochmal zurück, bis zum Himmel rauf. Himmel, fly high in die Unendlichkeit. Himmel, fly high, ein paar Sekunden bis zur Ewigkeit. Fly high, alle Sorgen lässt du hier. So viel Sehnsucht ist in mir. Und sie schwebt hinauf ins grenzenlose Blau, bis ich sie nicht mehr seh. Fly high, alle Sorgen lässt du hier. Fly high, so viel Sehnsucht ist in mir. Und sie schwebt hinauf ins grenzenlose Blau, bis ich sie nicht mehr seh. Du hier, Freiheit, so viel Sehnsucht ist in mir. Und ich schweb hinauf ins grenzenlose Blau, bis ich sie nicht mehr seh. Und ich schweb hinauf ins grenzenlose Blau.